Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers, Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er die Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns unsere Sünden vergibt, unsere Taten, unsere guten Taten segnet und vermehrt, unsere schlechten Taten uns verzeiht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser nützliches Wissen erweitern. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere falschen Verständnisse korrigieren. Liebe Geschwister, heute werden wir inshallah ta'ala mit dem letzten großen Kapitel über At-Tahara sprechen. Und zwar geht es um das Thema Al-Hayd. Al-Hayd ist auf Deutsch die Menstruation. Und dieses Thema ist ein in der Hinsicht sehr wichtiges Thema, da davon die mehrere Gottesdienste bei der Frau abhängen, davon mehrere Gottesdienste abhängen, die Gültigkeit von manchen Gottesdiensten. Allerdings auch der Mann ist darin involviert. Was die Frau angeht, so hängt davon ab die Gültigkeit ihres Gebetes. Das Problem ist nicht, wenn die Frau ihre Menstruation hat oder wenn sie sie nicht hat, das ist nicht das Problem. Das Problem ist manchmal bei diesem Thema, dass es für sie nicht klar ist, ob es Menstruationsblut ist oder ob es andere Ursachen hat. Das ist für die Frau gilt, für das, ist wichtig für sie für das Gebet, es ist wichtig für sie für ihr Fasten, es ist wichtig für sie für andere Dinge, für die man Tahara braucht. Und was den Mann angeht, ebenso, denn wenn seine Frau ihre Menstruation hat, dann darf er mit ihr keinen Geschlechtsverkehr haben und er darf auch den Talaq in dieser Zeit nicht sprechen. Insofern ist es ein Thema, das beide Gruppen, beide Geschlechter angeht, und derjenige auch, der dieses Thema lernt, um den Muslimen nützlich zu sein, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür belohnen, denn jeder von uns hat eine Mutter und vielleicht hat auch der eine oder andere von uns eine Schwester oder eine Tochter oder eine Ehefrau oder anderes, die diesen Problemen auf jeden Fall im Laufe ihres Lebens ausgesetzt sein werden. Denn die Blutung manchmal setzt aus, manchmal tritt sie anders ein als erwartet und so weiter und so fort. Und deswegen, wenn man diese Lücke und in der Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam für die Menschen schließen kann, dann hat man etwas Gutes getan und wird von Allah subhanahu wa ta'ala inshallah dementsprechend belohnt werden. Beim Thema Al-Hayd, auf Arabisch wie gesagt heißt es Menstruation, gibt es bestimmte Punkte, die relevant sind, wenn man das so als, vielleicht könnte man das als Rahmenbedingungen bezeichnen. Uns interessiert zum Beispiel, ab wann frühestens eine Frau überhaupt ihre Periode bekommen kann, damit wir entscheiden können, dass wenn sie vor dieser Zeit ihre Periode bekommt, dann können wir sagen, es ist keine Periode, sondern es ist eine krankhafte Blutung, hat eine andere Ursache, was wir dann auf Arabisch als Istihada bezeichnen. Dann genauso, was auch wichtig ist, ist die maximale und die minimale Anzahl an Hayd-Tagen. Denn wenn wir festgelegt haben, was die minimale Anzahl an Tagen ist, dann wissen wir, wenn eine Frau, wenn der Hayd einer Frau weniger als diese minimale Anzahl an Tagen auftritt, dann würden wir es nicht mehr als Hayd bezeichnen, sondern als Istihada. Und genauso die maximale Anzahl an Tagen. Es kann ja nicht sein, dass die Frau ihr ganzes Leben lang Hayd hat. Dann würde sie ja nie beten und nie fasten. Und das Gleiche gilt für die Reinheit. Wenn eine Frau Hayd hat, dann hat sie auch manchmal Phasen, in denen sie kein Hayd hat. Das heißt, das sind die sogenannte Reinheitsphasen. Und diese Phasen, gibt es da auch eine minimale Anzahl von Tagen, gibt es auch eine maximale Anzahl von Tagen. Das gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen, damit wir dieses Thema überhaupt richtig behandeln können, damit wir auch die Frage einer Frau korrekt beantworten können. Genauso zum Beispiel ist auch wichtig, was ist die durchschnittliche Anzahl an Tagen, die eine Frau normalerweise menstruiert. Denn wenn diese Sache geklärt ist, dann können wir im Zweifelsfall darauf zurückgreifen. Denn nicht jede Frau weiß immer genau Bescheid, wie viele Tage sie normalerweise ihre Menstruation hat. Genauso, wenn wir nun entschieden haben, was oder wann eine Frau ihre Menstruation hat und wann sie ihre Menstruation nicht hat, dann können wir entscheiden, dann interessiert uns, wenn sie ihre Menstruation hat, welche Taten sind in dieser Zeit für sie verboten. Und ich habe bereits schon darauf hingewiesen, wie zum Beispiel, sie darf in dieser Zeit kein Salah verrichten, sie darf in dieser Zeit nicht fasten und so weiter und so fort. Bevor wir letztendlich mit der eigentlichen Erklärung dieses Themas beginnen, möchten wir inshallah ta'ala uns ein paar Hadithe über den Propheten sallallahu alaihi wasallam genauer anschauen. Und diese Hadithe, sie bilden sozusagen die Grundlage dieses Kapitels. Wer das Buch mit sich hat, er hat wenn er sich vorbereitet hat, er hat diese Hadithe im Buch gelesen. Aber ich möchte sie am Anfang einmal, dass wir sie gemeinsam durchlesen, dann greifen wir inshallah ta'ala immer wieder darauf zurück, wenn wir diese Hadithe brauchen, weil das sind sozusagen die grundlegenden Hadithe dieses Kapitels. Zunächst einmal berichtet uns Aisha radiallahu ta'ala anha, dass Fatima, die Tochter von Abu Hubaysh, also es geht jetzt nicht um Fatima, die Tochter des Propheten, sondern eine andere Fatima, sie fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam folgendes: Ich blute die ganze Zeit und werde nicht rein. Soll ich das Gebet unterlassen? Er sagte daraufhin: Nein, das ist nur eine Ader. Unterlasse aber das Gebet so viele Tage, wie du immer zu menstruieren pflegtest. Hiernach vollziehe den Russel und bete. Dieser Hadith ist überliefert bei Bukhari und bei Muslim. Charakteristische Merkmale für diesen Fall von Fatima radiallahu ta'ala anha ist, dass sie erstens, sie hat eine Regelblutung. Wenn ich meine mit Regelblutung, wenn ich sage Regelblutung, auf Arabisch, sie hat eine Adah, dann meint man damit, dass sie weiß, dass sie so und so viele Tage normalerweise ihre Periode bekommt. Zum Beispiel jeden Monat 6 Tage ihre Periode bekommt. Das fällt auf an diesem Hadith. Beziehungsweise weist der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hin. Denn er sagte, unterlasse das Gebet so viele Tage, wie du immer zu menstruieren pflegtest. Also können wir daraus schließen, die Frau hat eine Regelblutung, sie hat eine Adah. Und ich versuche diese Begriffe einmal auf Arabisch und auf Deutsch zu verwenden, dass wir diese Begriffe in Scharatara auch lernen. Sie hat eine Adah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr hier gesagt, in diesem Fall, dass sie sich auf ihre Adah auch stützen soll. Das heißt, wenn sie normalerweise 6 Tage ihre Periode hatte, dann soll sie auch nur 6 Tage lang das Blut als Periodenblut betrachten und ab dem 7. Tag soll sie den Russel vollziehen und wieder normal beten. Das heißt, das Blut nach dem 6. Tag gilt nicht mehr als Menstruationsblut, sondern gilt in diesem Fall als Istihada. Das heißt also Blut, das nicht den Bestimmungen des Menstruationsblutes unterliegt. Mit anderen Worten, sie betet normal und sie darf auch in dieser Zeit fasten und so weiter und so fort. Das heißt, das, was bei Haid verboten ist, ist nicht bei Istihada verboten. Der zweite Hadith, der zweite charakteristische Hadith, ist von Habiba, die Tochter von Jahsch. Sie litt an Istihada, das heißt an krankhafter Blutung. Das heißt, sie blutet, obwohl es nicht ihre Regelzeit ist. Und das Problem ist jetzt, wie gesagt, die Frau kann manchmal schwer unterscheiden zwischen dem Blut, ob es normales Blut ist, Regelblut ist, oder ob es Istihada-Blut ist, außerhalb also der Regelblutung, Blutung außerhalb der Regelblutung. Und sie fragt den Propheten, was soll ich machen? Ich leide an Istihada. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete ihr an, an den Tagen ihrer Periode abzuwarten. Das heißt, an den Tagen, an denen sie normalerweise ihre Periode bekommt, soll sie abwarten. Abwarten bedeutet in diesem Fall, dass sie eben nicht beten soll. Sie soll warten mit dem Gebet, abwarten mit dem Gebet und alles andere, wofür man eben Tahir sein muss. Danach sollte sie den Russel vollziehen und beten. Und das erinnert uns an den ersten Fall von Fatima. Wenn sie hiernach etwas austreten sieht, dann soll sie den Wudu durchführen und beten. Aha, das heißt, wir haben hier etwas Neues dazugelernt. Wir haben dazugelernt, dass sie, wenn das Istihada-Blut austritt, dass das Austreten von Istihada-Blut die Wudu Waschung, das heißt die Gebetswaschung, ungültig macht. Dieser Hadith ist ebenfalls bei Bukhari und bei Muslim. In beiden Fällen, sowohl bei Fatima als auch Habiba, hat jetzt der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie verwiesen auf ihre Ada. Und das ist sehr wichtig für den weiteren Verlauf des Kapitels. Der dritte Fall ist wieder ein Fall von Fatima, der Tochter von Hubeish. Diesmal heißt es in der Überlieferung, dass sie auch wieder an Istihada litt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte aber zu ihr Folgendes diesmal. Das Menstruationsblut ist bekannterweise schwärzlich. Das heißt, geht in Richtung schwarz. Denn das Blut ist unterschiedlich. Manchmal das Blut ist eher rötlich, manchmal ist eher dunkel. Das heißt, geht in Richtung schwarze Farbe. Und er sagt, das Menstruationsblut ist bekannterweise schwärzlich. Wenn dies der Fall ist, dann verrichte kein Salah. Wenn es anders ist, dann verrichte dein Wudu und dein Salah, denn es handelt sich dann nur um eine Ader. Die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith ist anders als die Antwort, die er im ersten Hadith der gleichen Frau gegeben hat. Und das veranlasst uns, zwei Sachen anzumerken, was diese Überlieferung angeht. Erstens einmal, wenn wir einen Konflikt in diesen beiden Überlieferungen sehen, das heißt, bevor ich darauf eingehe, was war die Antwort des Propheten jetzt in diesem zweiten Fall? Die Antwort war in diesem Fall, dass er sich darauf hingewiesen hat, dass die Bluteigenschaften unterschiedlich sind. Manchmal ist das Blut eher schwärzlich, manchmal geht es eher in Richtung rote Farbe. Und er hat ihr gesagt, dass wenn es die bekannten Eigenschaften hat, nämlich schwärzlich ist, dann soll sie es als Menstruationsblut betrachten. Und wenn es nicht der Fall ist, dann soll sie es eben als Istihada-Blut betrachten. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam setzt voraus, dass die Frau die Fähigkeit hat, zu differenzieren zwischen den verschiedenen Blutarten. Und das kann natürlich nur bei einer Frau sein, die schon länger ihre Periode bekommt und deswegen weiß, wie ihr Menstruationsblut aussieht und deswegen kann sie das eine Blut vom anderen unterscheiden. Wir haben jetzt also hier zwei Antworten. Die erste Antwort an Fatima war, dass er sie auf ihre Ader verwiesen hat. Die zweite Antwort war, dass er sie darauf verwiesen hat, zu unterscheiden, zu differenzieren zwischen den verschiedenen Blutarten. Und deswegen, wenn wir jetzt einen Konflikt haben in unserem Kapitel zwischen diesen beiden Fällen, müssen wir entscheiden, was geht vor? Geht die Ader vor? Das heißt, die Tatsache, dass sie eine Regelblutung hat, oder geht der Tamyiz vor, das heißt, ihre Fähigkeit zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Blutarten. Auf was soll sie sich stützen von diesen beiden Antworten? Und die Antwort lautet, erstens einmal, was wir zu den beiden Hadithen sagen können, ist, der erste Hadith, den wir erwähnt haben, wo der Prophet sie, sallallahu alaihi wasallam, verweist auf ihre Regelblutung, dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden. Und dieser Hadith ist und der andere eben nicht. Und deswegen, und eine Grundregel lautet, wenn ein Hadith bei Bukhari und bei Muslim überliefert worden ist oder bei einem von beiden, dann gilt er als authentischer, als wenn er in anderen Büchern überliefert worden ist. Denn das sind Hadithe, über die sich die Gelehrten einig sind, dass sie sahih und authentisch sind. Und deswegen, wenn wir einen Konflikt haben, ist der Hadith bei Bukhari und bei Muslim vorzuziehen. Mit anderen Worten, wir ziehen die Ader dem Tamyiz vor. Wir ziehen die Ader dem Tamyiz vor. Die zweite Sache ist, wie kann es sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei verschiedene Antworten gegeben hat? Die Antwort lautet ganz einfach. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde offensichtlich in zwei verschiedenen Begebenheiten gefragt. Denn wenn es möglich ist und wenn es sein kann, dass es sich um zwei verschiedene Situationen handelt, und dann ist es besser und richtiger, gemäß den Usul, gemäß den Grundregeln, dass wir auf beide Hadithe aufbauen, allerdings jeden Hadith so betrachten, wie er überliefert, so verwenden, wie er auch überliefert worden ist. Das heißt, wenn eine Frau eine Ada hat, dann verwenden wir den ersten Hadith, der bei Bukhari und Muslim überliefert worden ist. Und wenn wir, wenn die Frau keine Ada hat, aber unterscheiden kann zwischen Blut Sorten, das, man nennt diese Frau Mumayyiz, darüber reden wir noch, dann verwenden wir den zweiten Hadith, der bei An-Nasa'i und bei Abu Dawud überliefert worden ist und was die Authentizität angeht, nicht die Stufe des ersten Hadithes erreicht hat. Dann haben wir noch einen weiteren Hadith von Hamnah, der Tochter von Jahsch ebenfalls. In diesem Hadith sagte sie, radiallahu anha, O Gesandter Allahs, ich leide unter intensiver Istihada. Was meinst du dazu? Was soll ich machen? Es hält mich vom Salah und vom Fasten ab, vom Saum ab. Er sagte, soll ich dir erklären, wie du Wolle diesbezüglich verwendest? Denn dadurch wird das Blut aufgefangen. Sie sagte, das wird nicht reichen. Dann sagte er, dann nimm ein Stück Stoff. Sie sagte, das wird auch nicht reichen. Es fließt richtig stark. Er sagte, ich werde dir zwei Lösungen nennen. Egal welche von beiden du umsetzt, so brauchst du die andere nicht machen. Und wenn du beides machen kannst, so weißt du es besser. Dies ist nichts als eine Verführung von vielen Verführungen des Satans. 6 oder 7 Tage sollst du davon ausgehen, dass du deine Periode hast. Dies ist eine Angelegenheit zwischen dir und Allah. Dann, wenn du der Meinung bist, dass du rein und ganz sauber geworden bist, vollzieh den Rusul und verrichte dein Salat 23 oder 24 Tage lang und faste. Dies reicht aus. Das machst du jeden Monat, du machst dann jeden Monat dasselbe, was die anderen Frauen machen, wenn ihre Periode beginnt oder aufhört. Wenn du es schaffst, das Wuhr-Gebet hinauszuschieben und das Asr-Gebet vorzuziehen und dann den Rusul zu vollziehen und beide Gebete zusammenzufassen und auch das Maghrib-Gebet hinauszuschieben und das Isha-Salah vorzuziehen und den Rusul zu vollziehen und beide Gebete zusammenzufassen, dann mach dies. Und wenn du kannst, vollzieh den Rusul beim Fajr-Salah und faste auch, wenn du dazu imstande bist. Der Prophet, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam, sagte noch, die zweite Lösung ist mir lieber. Aus diesem Hadith, unabhängig davon, von den beiden Lösungen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihr vorgeschlagen hat, entscheidend ist für uns als Rahmenbedingung, dass er gesagt hat, 6 oder 7 Tage sollst du davon ausgehen, dass du deine Periode hast. Denn das ist die Regelzeit der allermeisten Frauen. Die allermeisten Frauen haben entweder 6 oder 7 Tage ihre Regel. Das sind die Hadithe, die für unser Kapitel als Grundlage dienen. Möge Allah ta'ala uns dabei helfen, dieses Kapitel gut zu verstehen. Hayd kommt vom Verb Hada, und Hada bedeutet strömen bzw. fließen. Und es handelt sich hierbei um Blut, das der Gebärmutter weder aufgrund einer Krankheit noch aufgrund einer Geburt entspringt. Blut, das der Gebärmutter entspringt, allerdings weder aufgrund einer Krankheit, denn dann wäre es Istihada, noch aufgrund von einer Geburt, denn dann wäre es Wochenfluss, dann würde man das sie als Wöchnerin bezeichnen. Auf Arabisch nennt man das dann Nifasblut. Darüber reden wir inshallah auch am Ende dieses Kapitels. Eine Frau, die ihre Menstruation hat, nennt man Ha'id. Die Frage ist nun, ab wann sollen wir überhaupt uns kümmern hinsichtlich des Alters einer Frau, ob es sich um Ha'id handelt oder nicht? Und die Antwort lautet, dass der früheste Zeitpunkt, an dem eine Frau Ha'id bekommen kann überhaupt, ist 9 Jahre. Das bedeutet, wenn eine Frau sagt, meine Tochter ist 8 Jahre alt und hat angefangen zu bluten, was ist das für Blut, dann kannst du von vornherein urteilen und sagen, das ist Istihada und es ist kein Hayd. Und der Grund dafür ist, dass Aisha radiallahu anha in einer Überlieferung gesagt haben soll, إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ 9 سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ. Wenn ein Mädchen 9 Jahre alt geworden ist, dann ist sie oder dann ist es eine Frau. Es, denn im Deutschen ist das Wort Mädchen neutral. Diese Überlieferung ist an sich umstritten, allerdings wird sie dadurch gestärkt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Aisha radiallahu anha mit 6 Jahren geheiratet hat und als sie 9 war, ist er zu ihr eingegangen, weil sie eben schon reif war. Und das stärke diese Überlieferung, dass sie eine Frau mit 9 Jahren, das heißt, die Überlieferung von Aisha hier bedeutet, wenn sie 9 Jahre alt geworden ist, dann kann sie schon eine Frau sein. Nicht, dass jedes Mädchen mit 9 Jahren schon eine Frau ist, in diesem Sinne, nein. Sondern 9 Jahren ist der früheste Zeitpunkt, an dem eine Frau mukallaf sein kann. Mukallaf heißt schuldfähig. Das bedeutet also, dass die Anordnungen Allah subhanahu wa ta'ala sich an sie richten. Und wenn wir sagen 9 Jahre, dann meint man damit richtigerweise, dass das 9. Lebensjahr vollendet ist. Und das ist genau das, was man auch normalerweise meint, wenn man im Deutschen sagt, er ist 9 Jahre alt. Dann meint man damit, er hat schon 9 ganze Jahre gelebt und er ist im 10. Jahr. Denn im Arabischen kann man sagen, er ist 9 Jahre alt, man meint damit, er ist im 9. Jahr. Aber richtigerweise, und das ist die sichere Ansicht, gemeint ist, dass sie 9 volle Jahre alt ist und bereits im 10. Jahr ist. Jetzt wissen wir, das Mindestalter, haben wir gesagt, 9 Jahre. Gibt es ein maximales Alter, an dem eine Frau nicht mehr menstruiert? Das heißt, wenn sie so und so alt geworden ist, dann sagen wir, das Blut, was bei ihr austritt, ist kein Hayd. Zum Beispiel, wenn wir sagen, angenommen, wir würden sagen, ab 50 Jahre menstruiert eine Frau nicht mehr. Dann würden wir sagen, dass jede Frau, die ab 50, die über 50 Jahre alt ist, das nicht mehr Ha'id ist, sondern Mustahada. Das heißt, sie hat Istihada und sie, das ist der krankhafte Blutfluss und es ist kein Ha'id. Und die stärkere Ansicht ist, dass die Höchstgrenze nicht vom Gesetz vorgegeben ist. Deswegen setzen wir sie auch nicht fest. Aber sollte sie in einer bestimmten Region festgesetzt sein, natürlicherweise, weil die Frauen eines bestimmten Ortes, einer bestimmten Sippe oder einer bestimmten Gegend immer in einem bestimmten Alter ihre letzte Mal ihre Periode bekommen, dann kann man das als Maßstab nehmen im Falle des Zweifels. Dann kann man sich auf so etwas berufen. Aber grundsätzlich hat die Scharia es nicht festgelegt und es kann sein, dass eine Frau im hohen Alter noch ihre Menstruation bekommt und auch noch schwanger wird. Auch wenn das nicht die Norm ist, aber es kann durchaus passieren. Nachdem wir nun geklärt haben, was das Mindestalter ist und das Höchstalter, Mindestalter haben wir gesagt 9 Jahre, Höchstalter haben wir gesagt, gibt es nicht, stellt sich eine weitere Frage, wenn eine Frau ein Alter hat, in dem sie tatsächlich ihre Menstruation bekommen kann, aber sie ist schwanger, und sie menstruiert, oder sie bekommt Blut, besser gesagt, sie blutet, während sie schwanger ist. Gilt diese Blutung als Heilblutung, als Menstruation oder nicht? Und richtigerweise haben schwangere Frauen gesetzlich gesehen keine Menstruation. Das heißt, egal wann eine Frau während ihrer Schwangerschaft blutet, dann gilt dieses Blut als Istihada und gilt nicht als Menstruation. Und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Idda einer schwangeren Frau nicht wie wir normalerweise gewohnt sind, von den Menstruationszyklen abgemacht hat. Die Idda ist die Zeit, die eine Frau verbringt, zum Beispiel nachdem sie geschieden worden ist. Wenn eine Frau zum ersten Mal, zum Beispiel eine Frau wird zum ersten Mal geschieden, dann, sofern sie natürlich ihr Mann zu ihr eingegangen war, ist ihre Idda 3 Zyklen lang. Und wenn sie aber, das gilt, wenn sie nicht schwanger ist. Aber wenn sie schwanger ist, dann ist diese Idda, bis sie ihr Kind geboren hat. Allah sagt es, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist erreicht, wenn sie mit dem niederkommen, was sie in ihren Leibern tragen. Das heißt, eine Frau ist schwanger, der Mann spricht den Talaq aus, während sie schwanger ist, das darf er. Wann ist die Scheidung endgültig durch? Wann ist die Scheidung endgültig rechtskräftig? Sobald sie ihr Kind geboren hat, sofern natürlich der Mann die Scheidung nicht vorher zurückgenommen hat. Und wenn dieses Kind, und das weist darauf hin, Allah subhanahu wa ta'ala hat es hier nicht abhängig gemacht davon, dass sie ihre Periode bekommt, weil sie sie ja nicht bekommt. Weil eine schwangere Frau eben keine Periode bekommt. Auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Talaq uneingeschränkt während der Schwangerschaft erlaubt. Und deswegen, wenn eine schwangere Frau ihre Menstruation bekommen würde, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns den Talaq, uns Männern den Talaq während der Schwangerschaft nicht uneingeschränkt erlaubt, sondern hätte er gesagt, passt auf, ihr dürft eine Frau nicht, euch nicht von einer Frau scheiden lassen, während sie ihre Menstruation hat, selbst wenn sie schwanger ist. Ja? Und diese Fallunterscheidung in einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam macht diese Sache deutlich. Deswegen fassen wir zusammen, eine Frau, die ihre Menstruation, eine Frau, die schwanger ist, menstruiert nicht. Wenn sie blutet, dann gilt das als Istihada, Blut. In anderen Worten, sie muss normal beten und sie darf normal fasten. Kommen wir nun zu der Minimalanzahl an Menstruationstagen. Die minimale Anzahl an Menstruationstagen, richtigerweise hat der Gesetzgeber uns keine Vorgabe gemacht. Das heißt, wir können nicht sagen, eine Frau, wir bewerten das Blut einer Frau erst als Menstruationsblut, wenn sie mindestens einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage oder was auch immer lang ihre Menstruation gehabt hat. Sondern wir sagen, es gibt keine minimale Anzahl an Tagen. Selbst wenn sie Blut bekommt und dieses Blut nur wenige Stunden andauert, würden wir es, natürlich wenn es die Eigenschaften von Menstruation hat, dann würden wir es als Menstruationsblut bezeichnen. Denn manche Gelehrte haben zum Beispiel gesagt, einen Tag. Wenn du sagst, einen Tag, dann wenn eine Frau weniger als einen Tag blutet, du würdest das nicht als Menstruation bezeichnen, niemals. Sondern du würdest sagen, das ist die Hada. Und wir sagen richtigerweise, gibt es keine Festsetzung seitens des Gesetzgebers. Und deswegen, wenn eine Frau menstruiert, Entschuldigung, wenn eine Frau blutet, dann kann das schon Menstruationsblut sein, sofern die Rahmenbedingungen dafür gegeben sind, wie zum Beispiel, dass sie alt genug ist. Die maximale Anzahl an Tagen, an Menstruationstagen, ist gemäß der Mehrheit der Gelehrten, rahimahumullah, 15 Tage. 15 Tage. Das heißt also, wenn eine Frau länger als 15 Tage blutet, dann wissen wir, dass sie ab dem 16. Tag hundertprozentig Istihada hat und nicht Haid. Insofern ist das die höchste Anzahl an Tagen. Und wir kennen auch keinen Gelehrten, der mehr als 15 Tage erwähnt hat. Und wenn das der Fall ist, dann ist das eine Übereinkunft, ein Ijma' unter den Ulama, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen barmherzig sein. Insofern ist die höchste Anzahl an Tagen, also wenn eine Frau zu dir kommt und sagt, ich habe seit 20 Tagen Blutungen, dann sagst du, dass sie auf jeden Fall die 5 Tage, über die 15 Tage hinaus, dass sie da an diesen Tagen nicht beten darf. Und sollte sie gefastet haben, Entschuldigung, dass sie über die 5 Tage hinaus ihre Gebete nachholen muss, falls sie nicht gebetet hat, denn das sind ja Istihada-Tage, keine Heiltage. Und sollte sie gefastet haben an diesen Tagen, dann wäre ihr Fasten gültig, weil das eben keine Heiltage sind. Jetzt wissen wir, was die minimale Anzahl an Tagen ist. Es gibt kein Minimum. Wir wissen, was die maximale Anzahl an Tagen ist. Es sind 15 Tage. Jetzt fragen wir uns, was ist die durchschnittliche Anzahl an Tagen? Und das haben wir vorhin im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam an Hamna radiallahu ta'ala anha erfahren, als er sagte, tahayyadi fi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin fi 'ilmillah, 6 oder 7 Tage sollst du davon ausgehen, dass du deine Periode hast. Das ist eine Angelegenheit zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Insofern, was ist gemeint mit 6 oder 7 Tagen? Gemeint ist, 6 Tage, entweder 6 Tage schaust du und wenn sie am 7. Tag das Blut genauso aussieht noch wie am 6. Tag, dann machst du 7 Tage lang. Ansonsten, wenn du einen Unterschied merkst am 7. Tag, dann betrachtest du es als 6 Tage. Oder gemeint ist, dass sie schauen soll in ihrer näheren Verwandtschaft. Das heißt, wenn sie dort sieht, dass die meisten ihrer Verwandten 6 Tage ihre Periode haben, dann soll sie auch 6 Tage wählen. Und wenn die meisten ihrer Verwandtschaft 7 Tage haben, dann soll sie auch 7 Tage lang wählen. Nun wissen wir, die maximale und die minimale Anzahl an Menstruationstagen und auch die durchschnittliche Anzahl an Menstruationstagen, 6 oder 7 Tage. Nächste Frage ist, was ist die minimale Anzahl an Tahir-Tagen zwischen 2 Menstruationszyklen? Denn theoretisch könnte es ja sein, dass eine Frau ihre Menstruation hat, zum Beispiel 15 Tage lang. Denn bis zu 15 Tage ist ja durchaus gemäß der Mehrheit der Ulama möglich. Dann hat sie einen Tag lang eine Reinheitsphase, sie einen Tag lang Tahir. Und dann kommt die Blutung wieder. Kann das sein oder kann das nicht sein? Und die Antwort lautet, das kann nicht sein. Es gibt nämlich eine minimale Anzahl an Tagen und das ist gemäß der bevorzugten Ansicht unter den Ulama 13 Tage. Das heißt also, sobald eine Frau, bevor eine Frau wieder ihre neue Periode bekommt, bevor sie wieder die nächste Menstruation anfängt, müssen mindestens 13 Tage lang vorübergegangen sein, in der sie Tahir gewesen ist. Selbst wenn sie geblutet hat, weil dann wäre es kein Haid, sondern eben Istihada. Aber 13 Tage mindestens müssen verstrichen sein. Und das wird auch gestärkt durch eine authentische Überlieferung über Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala anhu. Und er ist einer der 4 rechtgeleiteten Khulafa, über die der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns gesagt hat, dass wir uns an ihre Sunnah halten sollen. Gibt es eine, das war die minimale Anzahl, 13 haben wir gesagt, gibt es eine maximale Anzahl an Tahir-Tagen zwischen 2 Menstruationszyklen? Die Antwort lautet, unter Übereinkunft der Ulama, gemäß Ijma' der Ulama, gibt es keine maximale Anzahl an Tagen, in denen sie rein ist. Denn solange kein Blut kommt, warum sollten wir dann sagen, dass sie ihre Menstruation hat? Ist kein Blut da? Die Sache hängt davon ab, dass Blut da ist. Wenn kein Blut da ist, kann ich auch nicht sagen, dass sie Haid ist. Und es könnte auch theoretisch ja sein, dass sie mittlerweile in die Wechseljahre gekommen ist und dass sie deswegen gar keine Periode mehr bekommen wird. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Alter, nennt man auf Arabisch Sin al-Iyas, an dem eine Frau, wenn sie da, zu diesem Alter gekommen ist, dann bekommt sie gar keine Periode mehr und sie bleibt Zeit ihres Lebens lang Tahir hinsichtlich der Menstruation. Wir haben nun gesprochen und wissen diese Rahmenbedingungen, Alhamdulillah. Jetzt stellt sich die Frage, wir wissen jetzt, wann der Anfang ist und wann das Ende ist, aber wie stellt man denn den Anfang fest? Ist einfach, indem das Blut rauskommt. Aber wie stellt man das Ende einer Menstruation fest? Ganz einfach, an einem von zwei Anzeichen. Das erste Anzeichen nennt man auf Arabisch Al-Qassatul Bayda. Das ist der weiße oder der weißliche Ausfluss. Der weißliche Ausfluss. Eine weiße Flüssigkeit, die die Frau kennt. Wenn diese kommt, dann urteilt sie, dass sie rein ist. Und das zweite Erkennungsmerkmal ist die Trockenheit. Das heißt, sie führt etwas ein, wie zum Beispiel Watte, und wenn sie es wieder rausnimmt und dort bleibt kein Blut dran kleben, dann weiß sie, dass sie rein ist. Das sind die zwei Merkmale, an denen sie erkennen kann, dass ihre Menstruation vorbei ist. Nun wissen wir, inshallah ta'ala, wann eine Frau ihre Menstruation hat und wann sie nicht hat. Das sind die Regelfälle. Das sind die normalen Fälle, die wir betrachtet haben. Und wir haben inshallah ta'ala noch keine Konfliktfälle betrachtet. Deswegen wollen wir jetzt erstmal wissen, weil das ja für die allermeisten Frauen gilt, was sind diejenigen Handlungen, die sie während dem Hayd nicht machen darf. Und übrigens, wenn wir sagen, dass sie eine bestimmte Sache während dem Hayd nicht machen darf, dann gilt genau das Gleiche auch für den Nifas. Gilt das auch genau das Gleiche für das Wochenbett. Das heißt, die Phase, in der die Frau blutet, nachdem sie ein Kind geboren hat. Darauf werden wir inshallah am Ende noch einmal zurückgreifen. Zunächst einmal das Fasten und das Beten. Und ich meine mit dem Fasten das Siyam, das bekannte Siyam, und mit dem Beten das normale Salat, das man mit Allahu Akbar beginnt und mit Assalamu Alaikum endet. Eine Frau, die das mal darf, das zweifellos nicht machen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلَاةِ. Wenn deine Menstruationstage eintreffen, dann unterlasse das Salah. Subhanallah, wie Allah azza wa jall dem Muslim und der Muslima beibringt, sich Allah subhanahu wa ta'ala zu fügen. Allah azza wa jall, wenn er will, ordnet er dir an zu beten. Und wenn er will, sagt er dir, dass das Gebet für dich verboten ist. Wie zum Beispiel, das gilt auch nicht nur für die Frau, sondern auch für den Mann gibt es Phasen, in denen er sein Gebet nicht verrichten darf. Wie zum Beispiel, wenn er Junub ist oder wenn er zur verbotenen Zeit darf auch kein freiwilliges Gebet verrichten und so weiter und so fort. All dies, damit du als Muslim erzogen wirst, dich deinem Herrn subhanahu wa ta'ala zu ergeben. Wenn er sagt, bete, dann betest du. Wenn er sagt, bete nicht, dann betest du nicht. Das war der Beweis für das Salah, für das Fasten. Ganz einfach. Und zwar gab es eine Frau, die zu Aisha radiallahu ta'ala anha gegangen ist und hat sie gefragt, sagte sie, sag mal, wieso muss eine Frau nach Ramadan ihre Tage alle nachholen, die sie nicht gefastet hat aufgrund ihrer Menstruation. Aber die Tage, an denen sie nicht gebetet hat aufgrund ihrer Menstruation, braucht sie nicht nachholen. Ja, angenommen, sie hat 5 Tage ihre Periode gehabt. 5 Tage lang im Ramadan, sie betet nicht und fastet nicht. Warum muss sie ihr Fasten nachholen, die 5 Fastentage, aber ihre Gebete muss sie nicht nachholen? Und guck mal, wie Aisha radiallahu ta'ala anha, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die gelehrteste Frau unter den Sahaba radiallahu anhum und diejenigen, die die meisten Hadithe überliefert hat über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und diese Frau, möge Allah mit ihr zufrieden sein, die erzogen worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam von klein auf, sie sagte als Antwort: Bist du etwa eine Frau aus Harur? Bist du etwa eine Frau aus der Gegend Harur? Harur ist diejenige Gegend, in der sich eine Gruppe, nämlich die Khawarij, versammelt haben, um gegen den Khalifa Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu vorzugehen. Eines ihrer brisantesten und hervorstehendsten Merkmale war nämlich, dass sie übertrieben haben in ihrer Religion. Sie haben so sehr übertrieben, dass sie sich als Gläubige bezeichnet haben und manches Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam als Ungläubige bezeichnet haben. Und dieser Wahnsinn wurde zu einem Merkmal unter ihnen. Und deswegen fragte Aisha sie, bist du eine von denen? Weil du so eine komische Frage stellst. Dann sagte sie, nein, ich wollte nur wissen. Ich frage nur so. Lakinni as'al, sagte sie. Daraufhin sagte Aisha radiallahu anha, zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam pflegten wir auch unsere Tage zu bekommen und wir haben weder die Gebete nachgeholt, noch wurde uns angeordnet, sie nachzuholen. Und sie beweist also hier mit dem Schweigen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen ist ein Beweis, wenn zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas lange Zeit und oft stattgefunden hat, wie zum Beispiel die Sache, jede Frau bekommt irgendwann ihre Perioden in ihrem Leben und wird ihre Gebete nicht verrichten. Und der Prophet kriegt das mit und er sagt nichts darüber, dann bedeutet es, dass es auch für sie keine Pflicht ist, die Gebete, und auch nicht gesetzlich ist, die Gebete nachzuholen. Sonst hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen. Und das gilt, wie gesagt, unter Übereinkunft der Ulama, dass sie das Fasten nachholen muss, das Pflichtfasten, aber das Pflicht-Salah holt sie nicht nach. Eine zweite Sache, die eine Frau nicht machen darf, während sie ihre Menstruation hat, sie darf keinen Tawaf vollziehen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte damals, als Aisha radiallahu anha mit ihm auf der Hajj war, if'ali kama yaf'alu al-hajj ghayra an la tatufi bil bayt hatta tathuri. Mach alles, was die Pilger machen, außer dem Umschreiten des Hauses, bis du wieder rein geworden bist, bis du wieder tahir geworden bist. Ebenso darf eine menstruierende Frau die Moschee nicht betreten, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَيَعْتَزِلُ الْحِيَّضُ الْمُصَلَّى. Die Frauen, die ihre Regel haben, sollen dem Gebetsplatz fern bleiben. Und auch als der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal von Aisha etwas verlangte, aus der Moschee zu holen, hat sie sofort gesagt, ich habe aber meine Periode. Daraufhin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die ist aber nicht in deiner Hand. Und das heißt, du kannst ruhig deine Hand rausstrecken und etwas holen, weil er wollte von ihr, dass sie ihm einen Teppich holt aus der Moschee. Und dann und sie brauchte dafür, aber es war aber, ihr wisst ja, die Tür des Propheten, wenn man durch sie durchgegangen ist, war man direkt in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam und von der Moschee direkt, also in seinem Haus, das heißt, sie klebte an der Moschee direkt und deswegen brauchte sie nur reinzugreifen und nicht ganz mit dem ganzen Körper in die Moschee reinzugehen und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihr das erlaubt. Wie dem auch sei, das beweist, dass eine Frau, wie heißt es, während der Menstruation sich nicht in die Moschee begeben darf. Und wie ist es aber, wenn eine Frau gestorben ist? Wenn eine Frau gestorben ist, während sie ihre Menstruation hat, dürfen wir dann für sie das Gebet in der Moschee verrichten? Und die Antwort lautet, wir dürfen, denn nachdem ein Mensch stirbt, endet sein Taklif. Das heißt, ist er nicht mehr schuldfähig. Und wenn er nicht mehr schuldfähig ist, gibt es keinen Grund zu sagen, dass es ihnen verboten ist, die Moschee zu betreten. Die nächste Sache, die während der Menstruation verboten ist, der Geschlechtsverkehr. Und das gilt beidseitig. Also weder der Mann darf von seiner Frau verlangen, während dieser Zeit, noch darf die Frau es von ihrem Mann verlangen. Und der Beweis ist im Koran al-Karim, in Surat al-Baqarah, in der 222. Aya heißt es, sinngemäß auf Deutsch übersetzt, und sie befragen dich über die Menstruation, sprich, sie ist ein Leiden, so haltet euch von den Frauen während der Menstruation fern und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein geworden sind. Und das gilt nur für die Menstruation und gilt nicht für, das gilt nur für den Geschlechtsverkehr. Alles andere, was normalerweise auch halal ist, darf man mit seiner Frau auch während dieser Zeit machen. Sollte man mit seiner Frau verkehren, obwohl sie ihre Menstruation hat, dann muss man eine Sühne leisten, gemäß der richtigeren Ansicht unter den Ulama. Denn Abdullah ibn Abbas berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über jemanden, der mit seiner Frau verkehrt, obwohl sie ihre Tage hat, gesagt hat, er muss einen Dinar oder einen halben Dinar spenden. Einen halben Dinar, wenn es, mitten in der Menstruation war, und einen ganzen Dinar nach manchen Ulama, wenn es einen ganzen Dinar, wenn es mitten in der Menstruation war, und einen halben Dinar, wenn es am Ende der Menstruation war. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ein Dinar ist ein Mithqal, das ist das 20 davon ist die Zakat-Grenze. 20 davon ist die Zakat-Grenze und einen davon, beziehungsweise einen halben davon, muss man als Kafara bezeichnen. Jetzt wissen wir, was verboten ist während der Menstruationszeit. Die Frage ist jetzt, gibt es Dinge, oder ab wann sind diese verbotenen Dinge wieder erlaubt? Denn wenn eine Frau aufhört zu bluten, dann ist sie ja noch nicht Tahir, sondern sie muss ja auch erst noch den Russel vollziehen, damit sie Tahir ist und beten darf. Deswegen die Frage ist, gibt es Dinge, die erlaubt sind, sobald die Menstruation vorbei ist? Und gibt es Dinge, die erst wieder erlaubt sind, wenn sie den Russel vollzogen hat? Und die Antwort ist ja, es gibt für den einen Fall Dinge und es gibt für den zweiten Fall andere Beispiele. Nachdem ihre Periode vorbei ist, sind zwei Dinge von den Dingen, die wir erwähnt haben, beziehungsweise eine Sache haben wir nicht jetzt auf der Auflistung erwähnt, weil das für den Mann gilt und nicht für die Frau. Nachdem die Periode vorbei ist und noch bevor sie den Russel vollzogen hat, sind zwei Dinge wieder erlaubt. Einmal für die Frau, es ist erlaubt zu fasten. Das heißt also, wenn eine Frau kurz vor der Fajr-Zeit rein wird, im Sinne von die Menstruation hört auf, dann darf sie anfangen zu fasten. Im Ramadan muss sie sogar anfangen zu fasten, selbst wenn sie den Russel noch nicht vollzogen hat. Die zweite Sache, die wieder erlaubt ist nach der Menstruation und noch vor dem Russel, ist der Talaq. Der Mann darf den Talaq aussprechen, noch bevor sie den Russel vollzogen hat, wenn die Menstruation vorbei ist. Und das ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama. Denn während der Menstruation ist es haram und Bid'ah, den Talaq auszusprechen. Was ist erst nach dem Ghusl wieder erlaubt? Alles andere, was wir erwähnt haben, außer dem Siyam und dem Talaq. Wie zum Beispiel der Geschlechtsverkehr, gemäß der Mehrheit der Ulama, darf der Mann mit seiner Frau erst wieder verkehren, wenn sie nicht nur die Menstruation, zu Ende ist, sondern wenn auch der Ghusl vollzogen worden ist. Denn Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Koran, und kommt ihnen nicht sinngemäß und kommt ihnen nicht nahe, bis sie rein sind. Und wenn sie rein sind, wenn sie sich gereinigt haben, und wenn sie sich gereinigt haben, dann geht zu ihnen, wie Allah es euch geboten hat. Das ist Ayat 222 in Surat Al-Baqarah. Sollte eine Frau kein Wasser zur Verfügung haben, macht sie Tayammum, wie wir gelernt haben, ersatzweise, und der Tayammum ersetzt den Ghusl. Das heißt, auch darf sie nur erst dann wieder Geschlechtsverkehr haben mit ihrem Mann, wenn sie vorher den Tayammum vollzogen hat, wenn ihr kein Wasser zur Verfügung steht. Sie darf also nicht sagen, ich habe kein Wasser, deswegen können wir direkt miteinander verkehren. Nein, sie muss erst den Tayammum vollziehen, wenn sie kein Wasser hat. Nun gehen wir über zu dem folgenden Thematik. Die Frauen, die ihre Blutung bekommen, sind von unterschiedlicher Art. Das heißt, wir reden jetzt von Frauen, die Rahmenbedingungen, die wir erwähnt haben, erfüllt haben. Das heißt, sie ist alt genug und nicht zu alt, nach manchen Ansichten, aber wir haben gesagt, wir haben keine höchste Zahl festgelegt. Aber diese Frau, die jetzt ihre Blutung bekommt, entweder sie bekommt ihre Blutung zum allerersten Mal. Diese Unterscheidung ist jetzt wichtig, weil ihr könnt euch noch erinnern, an dem Hadith von Fatima, radiallahu anha, hat der Prophet zu ihr gesagt, du sollst so lange, ihr Problem war, sie hat geblutet, und es hat nicht aufgehört zu bluten. Dann hat der Prophet ihr gesagt, sallallahu alaihi wa sallam, dass sie so lange das Blut als Menstruationsblut betrachten soll, bis ihre Regelzeit vorbei ist. Wenn es normalerweise 6 Tage sind, soll sie genau 6 Tage abwarten und danach Ghusl machen und normal beten. Auch wenn es immer noch weiter blutet. Aber diese Regelzeit, die ich jetzt als Beispiel mit 6 Tagen bezeichnet habe, die gilt nur wenn die Frau eine Regel hat. Deswegen gibt es auch Frauen, die keine Regel haben. Das ist zum einen die Mubtada'a. Al-Mubtada'a, das ist diejenige Frau, die zum ersten Mal ihre Regelblutung bekommt. Warum sage ich Frau? Weil eine Frau, sobald es ihre Periode bekommt, gilt sie islamisch als Frau und sie ist Mukallaf. Sie ist schuldfähig. Also biologisch erwachsen, islamisch gesehen erwachsen. Und die zweite, das ist die Mubtada, das heißt, zum ersten Mal kommt sie ihre Periode, sie hat noch keine Ada, sie hat noch keine Regel, das heißt Regelmäßigkeit in der Blutung. Und zweitens, Mutahayyira. Die Mutahayyira ist diejenige Frau, die eben nicht weiß, wie viel ihre Regel ist. Vielleicht hat sie eine gehabt, sie hat sie aber vergessen, oder es ist bei ihr durcheinander und sie weiß nicht, was sie machen soll. Noch einmal, wir haben 3 Kategorien. Erstens, Mubtada'a, das ist die Frau, die zum ersten Mal ihre Regel bekommt. Der zweite Fall ist, eine Frau, die zum wiederholten Mal ihre Regel bekommt und sie hat eine regelmäßige Blutung, diese nennen wir Mu'tada, das heißt, sie hat eine Ada. Und der dritte Fall ist, sie bekommt es auch zum wiederholten Mal, aber es ist nicht regelmäßig bei ihr und man nennt sie Mutahayyira. Und das kann auch sein, dass sie, wie gesagt, ihre Regel vergessen hat und nicht weiß, wie viele Tage sie blutet oder wann genau sie blutet. Kann sein, sie weiß, es sind 6 Tage, aber sie weiß nicht, sind es am Anfang des Monats oder am Ende des Monats, in der Mitte des Monats. All das nennt man Mutahayyira. Das heißt, diese 3 Kategorien von Frauen haben wir. Und bevor du eine Frage beantworten kannst bei einer Frau, wenn sie dich fragt, musst du wissen, welche Kategorie sie fällt, bevor du ihr die richtige Antwort geben kannst. Fangen wir an mit dem ersten Fall. Eine Frau bekommt zum ersten Mal ihre Regelblutung. Die Frage ist jetzt, was ist das Problem an diesem Mädchen? Das Problem an diesem Mädchen ist, wenn sie jetzt ihre Regel bekommt, und sie bekommt einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, angenommen ist sie blutet die ganze Zeit, wie lange sollen wir es als Hayd überhaupt bezeichnen? Und wann sollen wir sagen, dass es die Hada ist? Die Gelehrten haben darunter unterschiedliche Ansichten. Und die stärkste Ansicht, inshallah ta'ala, ist, dass sie das Blut, solange es fließt, als Menstruationsblut bezeichnet, bewertet oder wertet, solange es die 15 Tage nicht überschreitet. Sobald es nämlich 15 Tage überschritten hat, haben wir gesagt, mehr als 15 Tage kann eine Frau keine Periode bekommen. Okay? Und deswegen ist gewiss, dass ab dem 15. Tag oder ab dem 16. Tag, besser gesagt, ist es, also über 15 Tage ist gewiss kein Halt mehr. Vorher ist es Halt und sieht auch danach aus. Und deswegen geht sie davon aus, dass es 15 Tage ist. Entschuldigung, wie heißt es? Sie wartet bis zu 15 Tagen, haben wir gesagt. Sie wartet bis zu 15 Tagen. Alles betrachtet sie als Halt und betet nicht und fastet nicht. Ab dem 16. Tag, wenn es überhaupt dazu kommt, weiß sie, dass nicht das gesamte Blut Hayd sein kann. Also sobald sie 16 Tage hat, dann haben wir gesagt, dass 15 die höchste Zeit ist. Also muss, wenn der 16. Tag ist, dann mindestens der 16. Tag ist Istihada. Richtig? Mindestens. Aber es könnte auch mehr als dieser eine Tag, weil 15 ist ja die höchste Zahl. Was machen wir jetzt in diesem Fall? Die stärkste Ansicht ist, dass wir schauen, wie eine Frau normalerweise, wie lange sie normalerweise menstruiert. Das heißt, wenn sie merkt, dass es mehr als 15 Tage geworden sind, dann sagen wir ihr, betrachte nur die ersten 6 oder 7 Tage, je nachdem, wie es in ihrer Verwandtschaft ist, als Hayd und die anderen Tage darüber hinaus, alle ist die Hada. Und das bedeutet, wenn sie also nach diesem 6. oder 7. Tag gefastet hat, dass dieses, wenn sie nach dem 6. oder 7. Tag gebetet hat, dass diese Gebete gültig sind, obwohl sie natürlich nicht hätte beten dürfen, logischerweise. Und umgekehrt, wenn sie an diesen Tagen gefastet hat, obwohl sie hätte nicht fasten dürfen, weil sie musste ja bis zum 15. Tag warten, dann wären diese Fastentage gültig. Man könnte ja sein, dass sie das aus Unwissenheit gemacht hat. Das heißt also, noch einmal, sie schaut bis maximal 15 Tage, wenn es aber überschreitet, dann weiß sie, dass es die Hada ist. Und dann geht sie davon aus, dass sie 6 oder 7 Tage nur hatte, weil das ist die Zeit, das sind die Anzahl Tage, wo eine Frau normalerweise ihre Menstruation hat. Das ist die sogenannte Frau, haben wir Mubtada, das heißt diejenige, die zum ersten Mal ihre Periode bekommt. Die zweite Frau haben wir, ist die Mu'tada. Die Mu'tada ist diejenige, die eine Ada hat, diejenige, die eine regelmäßige Blutung hat. Jeden Monat 6 Tage in der Mitte des Monats zum Beispiel. Oder jeden Monat 7 Tage in den ersten 7 Tagen des Monats. Und so weiter und so fort. Das heißt, sie hat eine Regelmäßigkeit. Die Frage ist, wann sagst du, dass eine Frau von der Mubtada zur Mu'tada geworden ist? Die Antwort lautet, die Mehrheit der Gelehrten sagt, sobald 3 Zyklen hintereinander verstrichen sind und sie nach 3 Zyklen sich eine Regel eingestellt hat, dann hat sie eine Ada. Dann hat sie eine Ada. Das heißt, machen wir folgendes Beispiel. Stell dir vor, eine Frau hat im ersten Monat 3 Tage lang, das heißt die Mubtada, das heißt zum ersten Mal ihre Blutung überhaupt bekommt, im ersten Monat bekommt sie ihre Blutung 3 Tage lang. Im zweiten Monat bekommt sie ihre Blutung wieder 3 Tage lang und im dritten Monat bekommt sie ihre Blutung wieder 3 Tage lang, dann weißt du, dass ihre Ada 3 Tage ist. Wunderbar. Zweites Beispiel. Die Frau hat im ersten Monat ihre Ada 3 Tage lang. Im zweiten Monat ihre Ada 5 Tage lang. Im dritten Monat ihre Ada 7 Tage lang. Dann ist die kleinste gemeinsame Zahl ist 3. Das heißt, ihre Ada ist 3 Tage lang. Und es kann natürlich auch sein, dass die Ada sich verändert. Es kann sein, dass eine Frau, zum Beispiel deine Frau, hat jeden Monat ihre Ada ist 6 Tage lang. Und nachdem sie operiert worden ist oder eine Schwangerschaft hinter sich hat oder was auch immer, stellt sie fest, nachdem sie 6 Tage lang gewesen ist, dass es plötzlich 7 Tage geworden ist. Also ich mache einfach als Beispiel, vor der Operation hat sie immer 6 Tage gehabt. Nach der Operation wacht sie auf und das erste Mal, wenn sie nach der Operation wieder ihre Periode bekommt, sind es 7 Tage plötzlich. Da wirst du jetzt urteilen, dass die ersten 6 Tage Menstruation sind und der 7. Tag ist die Habe. Weil sie hat ja in der Regel 6 Tage. Im 2. Monat sind es wieder 7 Tage. Du sagst wieder das Gleiche. 6 Tage sind Hayd und der 7. Tag ist die Hada. Im 3. Monat stellt sich heraus, dass sie wieder 7 Tage hat, dann weißt du, dass du bei den ersten 3 Malen falsch geurteilt hast. Und in den ersten 2 Monaten, wo du am 7. Tag zu ihr gesagt hast, das ist die Hada, dann musst du ihr sagen, das war keine Istihada, das war Hayd. Und wenn du an diesem Tag gefastet hast, dann musst du dein Fasten nachholen, denn dein Fasten hat sich herausgestellt, dass es ungültig geworden ist. Das ist, wie gesagt, der Unterschied zwischen einer Frau, die Menstruation zum ersten Mal bekommt, und eine andere Frau, bei der sich die Regel eingestellt hat. Das heißt, sie hat regelmäßig zum Beispiel 6 Tage oder regelmäßig 7 Tage oder 3 Tage oder 5 Tage. Es gibt auch Frauen, die nur 3 Tage ihre Menstruation haben. Diese Regel übrigens, das heißt ihre Ada, ihre regelmäßige Blutung, muss nicht so verlaufen, dass sie jeden Monat 6 Tage hat. Es kann auch sein, dass sie einen Monat 6 hat und dann 7. Wieder 6 und wieder 7, wieder 6 und wieder 7. Dann ist ihre Regel, dass sie einen Monat 6 Tage hat und am nächsten Monat 7 Tage lang hat. Okay? Das heißt, die Regel muss sich nicht von Monat zu Monat gleich sein. Es kann auch sein, dass alle 2 Monate sich etwas wiederholt, ein System wiederholt. Ich weiß, dass das Thema ist nicht so einfach und schon gar nicht, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber wir müssen, wir haben vor, inshallah ta'ala, noch die Mumayyiza und Mutahayyira zu besprechen und dass wir wenigstens diese 3 Kategorien von Frauen erfasst haben, sodass wir inshallah ta'ala beim nächsten Mal das kurz, da habt ihr dann Zeit, inshallah ta'ala, das nochmal anzuhören und nochmal euch zu verinnerlichen. Und dann können wir das kurz nochmal wiederholen, was wir gesagt haben, zusammengefasst. Und dann dieses Kapitel inshallah ta'ala abschließen. Aber das werden wir heute nicht schaffen können, aber wenigstens möchte ich dieses Kapitel bi'idhnillahi ta'ala, Entschuldigung, diesen Abschnitt, yani, dieses Unterkapitel beenden. Wir haben gesprochen über die Mubtada, die zum ersten Mal bekommt, die Mu'tada, die regelmäßig bekommt. Und jetzt kommen wir zu einer Frau, die heißt Mumayyiza. Mumayyiza ist diejenige Frau, die Blutarten voneinander unterscheiden kann. Zum Beispiel, was sind Unterscheidungsmerkmale oder woran kann man unterscheiden? Einmal an der Farbe. Zweitens, es gibt 5 verschiedene Merkmale nach manchen Ulama, die man machen kann, und das sind auch 5 alles legitime Unterscheidungskriterien. Einmal die Farbe. Zweitens, der spezifische Geruch. Das heißt, Hayd-Blut riecht nicht immer gleich wie Istihada-Blut. Drittens, der Schmerz. Normalerweise hat sie während der Hayd mehr Schmerzen als während der Istihada. Viertens, die Blutmenge. Beim Hayd ist es mehr als bei Istihada. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt, je nachdem, was bei ihr passiert ist. Aber wie gesagt, manchmal kann sie es an der Menge erkennen. Und fünftens an der Dickflüssigkeit, an der Viskosität der Flüssigkeit selbst, am Blut selbst. Das ist nicht das gleiche Blut. Manchmal kann eine Frau unterscheiden. Und diese 5 Kriterien, daran kann sie festmachen, es ist Hayat oder es ist eher Istihada, wenn sie sich nicht sicher ist. Aber, Vorsicht, wir haben gesagt am Anfang, als wir über die Hadith des Propheten gesprochen haben, als Einleitung, dass uns diese Unterscheidungskriterien im Falle eines Konfliktes mit ihrer regelmäßigen Blutung nur interessiert, wenn sie keine Ader hat. Das heißt also, wenn eine Frau eine Ader hat, eine regelmäßige Zahl hat an Menstruationstagen, dann ist für uns die ihre Fähigkeit zu unterscheiden zwischen den Blutsorten mehr oder weniger irrelevant. Das heißt, warum sage ich mehr oder weniger? Weil wenn es zu einem Konflikt kommt, manchmal kann man diese beiden Regeln miteinander vereinen, manchmal kann man sie nicht miteinander vereinen. Ich gebe ein einfaches Beispiel, was ich damit meine. Stell dir vor, eine Frau hat normalerweise 6 Tage lang ihre Regelblutung. Das hat sie seit Jahren, es sind immer 6 Tage. Diesen Monat hat sie festgestellt, dass in den ersten 5 Tagen das Blut schwärzlich ist. Und am 6. Tag eher rötlich. Jetzt hast du einen Konflikt. Wenn du sagst, wie manche Ulama gesagt haben, ich schaue auf die Merkmale des Blutes, dann würdest du sagen, die ersten 5 Tage sind Menstruation, weil es die Eigenschaften von Menstruationsblut hat. Und am 6. Tag, weil das Blut nicht mehr so aussieht wie das andere von der Farbe her, ist der 6. Tag eine Istihada. Wenn du aber sagst, wie wir bevorzugt haben, ganz am Anfang, dass die Regelzeit, die Ader, stärker ist, dann sagst du, alle 6 Tage sind Menstruation, auch wenn am 6. Tag das Blut sich von der Farbe her unterschieden hat. Inshallah ta'ala ist an diesem Beispiel klar geworden. Deswegen, wenn jetzt eine Frau, und jetzt kommen wir zurück zu dieser Mumayyizah Frau, machen ein realistisches Beispiel, wenn eine Frau, und den Beweis dafür haben wir schon genannt im Hadith, in der zweiten Antwort des Propheten zu Fatima, der Tochter von Abu Hubeish, wenn eine Frau zum Beispiel zu dir kommt und sagt, ich bin durcheinander gekommen wegen meiner Blutung, diesen Monat habe ich geblutet und ich wusste nicht, welche Tage davon jetzt Menstruation sind und welche nicht. Das Erste, was du sie fragst, ist, hast du eine Regel? Hast du eine Regelzeit? Wenn sie sagt nein, wenn sie sagt ja, dann ist sie keine Mumayyizah mehr, dann sind wir im Kapitel vorher. Wenn sie aber sagt ja, wenn sie sagt nein, ich habe keine regelmäßigen Tage, sondern bei mir ist es durcheinander, manchmal sind es 3, manchmal sind es 5 Tage, ich kann mich, oder ich habe es vergessen oder ähnliches, dann fragst du sie, kannst du das Blut voneinander unterscheiden? Dann sagt sie ja, mir ist aufgefallen, dass das Blut am 1. Tag rötlich war, am 2. Tag gelblich, am 3. Tag rötlich, am 4. Tag wieder gelblich und dann wieder rötlich und dann wieder gelblich und dann war es vorbei. Dann sagst du, die Tage, an denen das Blut rötlich war, sind Menstruationstage und die Tage, an denen das Blut gelblich war, sind Istihada-Tage. Das heißt, du hast geurteilt gemäß dem Tamyiz, gemäß der Fähigkeit der Frau zu unterscheiden zwischen den verschiedenen Blutarten. طيب die letzte Frau Sorte ist die Mutahayyira. Mutahayyira. Sie hat ihre Regel vergessen und kann ihr Blut nicht differenzieren. Sie hat ihre Regel vergessen und sie kann ihr Blut nicht differenzieren. Denn sobald sie ihre Regel hat und sie weiß, dann ist sie eine Mu'tada. Und sobald sie differenzieren kann, ist sie eine Mumayyiza. Darüber haben wir beides gerade gesprochen. Jetzt hat sie weder eine regelmäßige Zeit, sie weiß es nicht, noch kann sie unterscheiden zwischen den Blut. Das heißt zum Beispiel, sie blutet ständig und ist immer die gleiche Eigenschaft, die gleiche Farbe und so weiter und so fort. Was könnte sie vergessen haben. Naja, sie könnte die Anzahl der Tage vergessen haben. Sie könnte aber auch die Anzahl der Tage wissen, aber sie hat vergessen, wann diese Tage sind. Das ist genauso problematisch. Wenn du nämlich im Monat 30 Tage hast, zum Beispiel, oder sagen wir, gehen wir von 28 Tagen aus, auf jeden Fall, wenn sie im Monat, ob sie die ersten 6 Tage ihrer Periode immer hat, oder die mittleren 6 Tage, oder die letzten 6 Tage, macht was aus. Je nachdem, dürfte sie beten oder dürfte sie nicht beten zu dem entsprechenden Zeitpunkt. Oder sie hat beides vergessen. Kann natürlich beides sein. Solch eine Frau, was machen wir mit ihr? Sie geht davon aus, dass sie, also das heißt nochmal, ich wiederhole nochmal, sie hat keine Regeltage, Anzahl Regeltage, sie weiß jetzt nicht die Anzahl der Zahl und sie weiß nicht, das zu unterscheiden. Sie weiß nicht, die verschiedenen Blutarten voneinander zu unterscheiden. Diese Frau geht davon aus, dass sie 6 oder 7 Tage lang menstruiert. Weil das ist die Anzahl der Tage, wie eine Frau normalerweise menstruiert. Was den Beginn der Periode angeht, angenommen, sie weiß die Zahl, oder sie weiß sie auch nicht, spielt keine Rolle, weil dann macht sie 6 oder 7 Tage, aber sie weiß nicht, wann ihre Periode normalerweise war. Früher war sie immer am Anfang des Monats, dann war sie am Ende des Monats und jetzt hat sie es vergessen, oder was auch immer. Dann gehen wir immer davon aus, dass es am Anfang des Monats beginnt. Je nachdem, was am Anfang des Monats beginnt. Es könnte aber auch sein, dass sie sagt, ich weiß nicht, ob es am Ende des Monats oder in der Mitte des Monats war, dann sagen wir, beginnst du ab der 2. Hälfte des Monats. Ja? Das heißt, da, wenn sie gar nicht weiß, beginnen wir am Anfang des Monats. Aber wenn sie sagt, es war eher in der 2. Hälfte des Monats, aber ich weiß nicht wann genau, dann sagen wir am Anfang der 2. Hälfte des Monats. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا